na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Schäm dich nicht, komm, sprich uns einfach an, oder gehörst du zu den Schüchternen? Sei nicht so schüchtern. Schäm dich nicht, komm, sprich uns einfach an, wir sind doch alle aus dem gleichen Stoff gebraucht. Scheu dich nicht, komm einfach auf uns zu, man wird dir doch nichts Böses tun. Oder denkst du? Denk nicht lange nach, lass Taten sprechen und das Ganze rutscht von selbst. Du wirst sehen, brauchst neuen Mut, denn du kannst nicht mehr. Traust dir nicht viel zu, alles fällt dir schwer. Denk ständig nur nach und sehnst dich nach mehr. Trifft es auf dich zu, dann hör nun her. Mach dir selbst dein einziges Leben nicht schwieriger, als eh schon ist. Sei du selbst. Steh zu deiner Art, lass dich mal gehen. Schüttelst locker flockig raus. Sei du selbst. Sei einfach du selbst und verstell dich nicht, bleib dir einfach treu. Sei du selbst. Was auch geschieht, geh deinen Weg und bitte komm nicht von niemand. Sei du selbst. Halt dich nicht mit alten Themen auf, nicht mit alten Themen auf. Lebe jede Sekunde in der Gegenwart, die Zukunft holt dich viel zu früh, viel zu früh. Fang endlich mit dem Leben an, nur existieren reicht nicht aus, reicht nicht aus. Denk mit dem Herz, folg deiner Seele, doch übersieh die Zeichen nicht. Übersieh die Zeichen nicht. Brauchst neuen Mut, denn du kannst nicht mehr. Traust dir nicht viel zu, alles fällt dir schwer. Denk ständig nur nach und sehnst dich nach mehr. Trifft es auf dich zu, dann hör nun her. Mach dir selbst dein einziges Leben nicht schwieriger, als ich schon ist. Als es eh schon ist. Steh zu deiner Art, lass dich mal gehen. Schüttelst locker flockig raus. Sei du selbst. Sei einfach du selbst und verstell dich nicht. Bleib dir einfach treu. Sei du dir einfach treu. Was auch geschieht, geh deinen Weg und bitte komm nicht von niemand. Sei du selbst.